möchte jetzt im Folgenden auf diese drei zeitdiagnostischen Theoreme oder Ansätze kurz eingehen. Also im Unterschied zu den klassischen Imperialismustheorien der zweiten und dritten Internationale, also Hilferding, Kautsky, Lenin, Luxemburg und Bukharin, sind die Ende der 30er Jahre zuerst von Pollock und Horkheimer vorgelegten Analysen und Beschreibungen des autoritären Staates nicht als Krisen, sondern eher schon als Stabilisierungstheorie angelegt gewesen. Die Herrschaft der Trusts und Monopole, der massive Eingriff des Staates in Produktions- und Austauschbeziehungen und die bürokratische Bevormundung aller Bürger durch staatliche und parastaatliche Administrationen ließen Horkheimer zufolge sich nicht mehr umstandslos als definitiv letzte Phase kapitalistischen Krisenaufschubs begreifen. Vielmehr hatte sich die Gefahr vergrößert, dass dem Kapitalismus des autoritären Staates Machtressourcen in einer Größenordnung zugewachsen waren, die die terroristische Stillstellung gesellschaftlicher Antagonismen erstmals auf lange Zeit möglich erscheinen ließen. Planungs-, Verwaltungs- und Lenkungskapazitäten des autoritären Staates speisten sich Horkheimers und auch Krahls Ansicht nach nicht zuletzt aus den autoritären Dispositionen der Bevölkerungsmassen. Zusammen mit den Zwangsroutinen des Alltagslebens in der industriekapitalistischen Zivilisation waren diese von den klassischen Imperialismus-Theoretikern entweder für irrelevant erklärt oder im schlimmsten Fall sogar affirmiert worden. Im Unterschied zu den leninistischen Apologeten von Fabrikregime und Vertrustung konnte antiautoritären Sozialisten wie Krahl aber alles andere, oder auch Horkheimer zu dieser Zeit, alles andere als gleichgültig sein, was unter den Bedingungen einer weitgehend liquidierten Zirkulationssphäre aus den in die Vereinzelung gezwungenen Fähigkeiten zur Selbstorganisation des Lebens geworden war. Für die Epoche des autoritären Staates, der übrigens sozialdemokratische Regime des New Deal ebenso umfasste wie faschistische und stalinistische, registrierte Horkheimer einen fatalen Umschlag von Volkssouveränität in verallgemeinerte Knechtschaft. Statt auf dem Weg eines Gesellschaftsvertrages die Freiheit aller zu verwirklichen, leistete die Monopolisierung der Gewalt im Staatsapparat einen in all seiner Modernität lückenlosen Beitrag zur Herausbildung ebenso disziplinierter wie funktionstüchtiger Bevölkerungsmassen. Durchaus fraglich ist nach Krahls Ansicht deshalb, ob revolutionäre Theorie noch als Kritik der politischen Ökonomie möglich ist oder schon, wie Marcuse es unausgesprochen annimmt, als Kritik der politischen Technologie geschrieben werden muss. Dem Theorem des autoritären Staates wird aus heutiger Perspektive des Öfteren vorgeworfen, seine relative Gültigkeit, wenn überhaupt, für die Periode des fordistischen Korporatismus, nach dessen Krise und Zusammenbruch inzwischen vollkommen eingebüßt zu haben. Neoliberale Marktsteuerung, Privatisierung und Deregulierung öffentlicher Dienste könnten von einer solchen Zeitdiagnose nicht annähernd mehr erfasst werden. Insofern soll sozusagen dieses Theorem historisch. So irreführend die Behauptung sicher wäre an Funktionsweise und Dynamik kapitalistischer Entwicklung, hätte sich in den vergangenen 3 Jahrzehnten nichts verändert. So erkenntnisfördernd kann die Infragestellung einer modisch gewordenen Kapitalismuskritik sein, die sich dadurch disqualifiziert, neoliberale Ideologen einerseits sehr weitgehend beim Wort zu nehmen und andererseits autoritäre Faschisierungspotenziale im Kapitalismus schlichtweg zu verleugnen. Ich möchte das an 4 Beispielen deutlich machen, also wo man eventuell noch sagen könnte, dass auch heute das Theorem des autoritären Staates nicht völlig absurd und von gestern sozusagen ist. Erstens sind ökonomische Konzentrations- und Vermachtungsprozesse im oft sogenannten Postfordismus nicht etwa revidiert, sondern ganz im Gegenteil auf internationaler Stufenleiter nochmals zusätzlich verschärft worden. Die Möglichkeiten, transnationale Konzerne im Zulieferungsbereich auf Vorprodukthersteller, im Produktionsprozess auf Arbeitskräfte, im Absatzprozess auf Konsumenten und im sozialen Raum auf verschiedene Standorte originär politischen Druck auszuüben, sind durch schiere Größe und durchgreifende Senkung der Transaktionskosten erheblich gesteigert worden. Zweitens lässt sich in den Zentren des Kapitals nicht etwa eine durchgreifende Schwächung, sondern höchstens eine Umstrukturierung unvermindert mächtiger Staatsapparate beobachten. Dies gilt nicht nur, wie gelegentlich noch bemerkt, für den Ausbau der Repressionsorgane, die Remilitarisierung der Außenpolitik und die Eliminierung des Scheins parlamentarischer Mitbestimmung. In jahrzehntelang unvorstellbarem Maße diszipliniert der Staat heute als ökonomische Autorität auch das Erwerbslosenheer und mit ihm die noch erwerbstätigen Mehrheiten der Arbeiterklasse. Gleichzeitig organisiert er zum Zwecke der Profitratensanierung mit aller Macht die Sozialisierung von Kostenpunkten und die Privatisierung von Gewinnspannen. Also auch hier sozusagen noch starke Staatseingriffe trotz oder vielleicht auch wegen Neoliberalismus. Drittens lässt die Destruktivkraftentwicklung in der Rüstungs-, Gen- und Manipulationstechnologie